was ist fremdes Gut? Alles, was dem Nächsten gehört, worauf er das Recht des Eigentums oder das des Gebrauches hat oder was er in Verwahrung hat. Damit muss man genau unterscheiden, gibt es verschiedene Arten der Güter. Ja. Das Eigentumsrecht, etwas gehört dem anderen, der Hauseigentümer, dem gehört das Haus. Oder das Recht des Gebrauches, der Mieter von einem Haus, von einer Wohnung. Das ist ziemlich kompliziert, dann wer dann was zu tun hat, vor allem heutzutage, wo der Menschenverstand, der Hausverstand in den Hintergrund tritt und dann alles durch Gesetze und Regelungen niedergeschrieben werden muss. Gebrauchsrecht über etwas, ne? Oder was er in Verwahrung hat, wenn jemand was in Verwahrung nimmt, in Übereinstimmung mit dem Besitzer, dann hat er auch dafür gewisse Verantwortung natürlich. Ja. Kann nicht sagen, wo man jemand weggenommen hat, den Goldbatzen draußen liegen lassen auf der Straße zwei Tage und dann war er weg. Weiß nicht wieso. Was ich hier meine. Verwahrung nimmt, muss er auch schauen, dass das erhalten bleibt oder und so weiter, wie es der Besitzer tun würde. Deswegen soll man das normalerweise nicht tun, Dinge in Verwahrung nehmen von anderen, außer aus dem richtigen Grund.